Die Moderatorin der Radiosendung Die aktuelle Diskussion spricht mit dem Schüler Alexander Winkler, 16 Jahre alt, und dem Polizisten Florian Kauder über die Frage: Führerschein schon ab 16? Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Die aktuelle Diskussion. Heute zum Thema: Führerschein schon mit 16? Zu Gast im Studio haben wir heute Alexander Winkler, Schüler aus Bartholomä, einem Dorf auf der Schwäbischen Alb, und Herrn Florian Kauder, Polizist. Guten Tag. Hallo. So, damit alle wissen, worüber wir sprechen und wie die Gesetze jetzt sind. Herr Kauder, könnten Sie mal bitte so nett sein und das für uns zusammenfassen? Also, man kann schon mit 16 Fahrstunden nehmen und einen Monat vor dem 17. Geburtstag die praktische Fahrprüfung ablegen. Zum 17. Geburtstag bekommt man dann den Führerschein auf Probe und darf fahren, aber nicht allein. Es muss immer eine Person über 30 mitfahren, die auch den Führerschein hat. Erst ab 18 darf man dann alleine fahren. Danke, Herr Kauder. Alexander, du hast mir vor der Sendung gesagt, du möchtest aber mit 16 schon allein fahren. Warum? Ich wohne in einem kleinen Dorf und wenn man da abends was unternehmen will, sieht es leider ziemlich schlecht aus. Da muss man dann schon in die Stadt. Und ohne Auto geht da gar nichts, weil abends keine Busse mehr fahren. Aber gibt es denn nicht einmal Sport- oder Musikvereine? Solche Freizeitangebote findet man doch fast überall, auch auf dem Land. Doch, schon. Aber das ist nicht so mein Fall. Ich will lieber ins Kino gehen oder in die Disco. Ja, wir stellen auch immer wieder fest, dass die Jugendlichen das Freizeitangebot in der Stadt einfach attraktiver finden. Genau. Aber wie soll ich da hinkommen? Der öffentliche Verkehr funktioniert nachts nicht und auf einen über 30-jährigen Mitfahrer haben ich und meine Freunde keine Lust. Da spricht Alexander sicher einen wichtigen Punkt an. Selbst wenn Sie solch einen Mitfahrer haben möchten, sind nur wenige bereit, diese Rolle zu übernehmen. Aus rechtlichen Gründen geht es leider nicht anders. Könnten Sie uns die etwas genauer erklären? Es ist ja so, dass erst ab 18 das Strafrecht für Erwachsene gilt. Was machen wir dann, wenn zum Beispiel ein 16-Jähriger schuld an einem Unfall ist? Ja, das Problem mit dem Recht verstehe ich. Aber könnte man da nicht flexible Lösungen finden? Das finde ich auch. Wir Jugendlichen haben doch auch schon mit 16 die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen. Zum Beispiel reisen viele schon allein, auch ins Ausland. Mit den Gesetzen ist das so eine Sache. Ich weiß, in Neuseeland und auch in vielen Bundesstaaten der USA bekommt man den Führerschein schon mit 16. Aber ich finde, man muss sich jedes Beispiel ganz genau ansehen. In den USA gibt es zum Beispiel viel strengere Regeln für den Alkoholkonsum. Vielleicht gibt es auch einen besseren Fahrunterricht, das kann ich nicht beurteilen. Sie können mir sicher zustimmen, Herr Kauder, wenn ich sage, dass junge Führerscheinbesitzer noch zu wenig Übung haben. Ja, Übung macht sicher den Meister. Hier sollte man in den Fahrkursen mehr Training anbieten, damit junge Autofahrer sicherer werden. Alexander, was sagst du denn dazu? Naja, es gibt leider keine Statistik darüber, wie viele Unfälle junge Leute auf Landstraßen verursachen und wie viele in der Stadt, oder? Wie meinst du das? Ich bin mir nämlich sicher, dass die jungen Leute vom Land, die genau wissen, dass sie noch sicher nach Hause fahren müssen, weniger oder keinen Alkohol konsumieren. In der Stadt verhält sich das anders. Wir sollten hier lieber nicht pauschalisieren. Ziel und Zweck muss es sein, dass die jungen Leute sicher nach Hause kommen. Vielleicht hilft es, wenn die Eltern Fahrdienste organisieren. Das würden viele sicher gern machen. Also, das würde die Situation nicht wirklich ändern. Ob meine Mutter oder mein Vater fährt oder ein 30-Jähriger mitfährt. Dann jetzt mal ganz konkret an dich die Frage, Alexander. Was für ein Modell stellst du dir genau vor? Mein Vorschlag ist Führerschein mit 16. Von mir aus dann nur mit der Auflage, dass man absolut nichts trinkt. Herr Kauder, was meinen Sie zu diesem Vorschlag? Ich bin nicht dafür, weil Jugendliche unsicherer und auch riskanter fahren als Ältere. Wie wäre es denn mit einer Lösung auf einer ganz anderen Ebene? Wenn das Verkehrsnetz auf dem Land besser wäre, bräuchten die jungen Leute dort gar kein Auto. Ja, an vielen Orten gibt es schon Modellversuche mit Sammeltaxis und Kleinbussen auf Bestellung und so weiter. So etwas verursacht natürlich deutlich höhere Kosten und das Geld muss erst gefunden werden. Das liegt an den Politikern, hier etwas zu bewirken. Sehen Sie, wir sind schon etwas frustriert.